Hallo und herzlich willkommen zur 122. Episode des Wechselzone-Podcasts. An meiner Seite der Adrian. Hi, grüß euch. Ja, mal wieder in der kleinen Runde, denn nur ich bin noch dabei. Wir müssen mit mir vorlieb nehmen. Ich hoffe, das klappt heute so ein bisschen, weil ich hier ganz schönes Wetter, Unwetter bei mir habe. Deswegen hoffe ich, dass die Verbindung hält. Aber nichtsdestotrotz, Adrian, wie geht's dir denn? Ja, soweit so gut. Also ich kann nicht klagen. Training läuft und auch sonst alles in geordneten Bahnen, möchte ich sagen. Ich kann jetzt wirklich so trainingstechnisch allzu viel Großartiges erzählen. Hab immer noch Spaß an meinen Trailläufen. Hab so ein bisschen so den Vibe aus Chamonix mitgebracht und bin jetzt weiterhin so auf Trails unterwegs. Vor allem auf Trails, nicht nur, aber vor allem. Macht Spaß. Ja, das ist doch schön. Hauptsache, es macht Spaß. Bei mir, ich habe gemerkt, nach ungefähr 2-3 Wochen Fahrradfahren, beziehungsweise ganz selten laufen, habe ich doch gestern und wann war es? Ich glaube Sonntag oder so, keine Ahnung, mal eine Runde gedreht und ich habe echt ganz schön schwere Beine gehabt. Also Fahrradfahren an sich hilft, beugt da auch nicht vor, wenn man mal wieder nach einer Zeit wieder laufen geht. Aber ich benutze Radfahren schon sehr oft und sehr gerne als Regenerationstraining. So auch zum Beispiel gestern nach meinem sonntagslangen Lauf bin ich gestern eine Runde gefahren und also bei mir macht sich das schon bemerkbar, auf jeden Fall. Ja, aber du machst ja noch währenddessen Training. Also ich habe ja wirklich jetzt, glaube ich, die letzten 2 Wochen, also zumindest mal eine Woche auf keinen Fall, bin ich gelaufen, da bin ich nur Rad gefahren und die Woche davor, glaube ich, auch fast komplett. Also mein Laufen beruhte sich so auf 10 Kilometer höchstens in der Woche. Mhm. Also das ist dann doch schon vernachlässigt, sage ich mal, merkst du dann. Aber ich habe jetzt keinen Muskelkater oder so, ist einfach nur einfach ein bisschen fertig, ein bisschen die Beine schwer, aber ja, morgen wollte ich eigentlich nochmal laufen gehen, mal schauen, wie das Wetter wird, weil es Wettervorhersage war nicht so toll, aber werden wir sehen. Nichtsdestotrotz trainiere ich ja momentan so ein bisschen nach dem Lust- und Laune-Prinzip. Das heißt, ich mache mir mein Training selber und ich habe mir gedacht, wir knüpfen einfach unser letztes Thema noch ein bisschen an und machen mal ein kannst du Marathon Special, wie schreibt man selber Marathonpläne? Adrian, du schreibst ja ständig Pläne für andere Leute, aber auch für dich selber. Erhelle uns doch mal, wie das so für dich funktioniert. Na, für mich selber schreibe ich keine Pläne. Ganz ehrlich nicht. Wie du sagst, also ich schreibe für einige Athleten schreibe ich Trainingspläne und das ist meine Priorität, ne? So die anderen Athleten. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe einfach keine Lust mehr. Betonung liegt auf mehr, weil das habe ich schon die letzten Jahre, Jahrzehnte ist gut gemacht, aber nee, ich trainiere einfach mehr oder weniger so nach Lust- und Laune-Prinzip. Ich versuche mich schon da etwas zu strukturieren oder vielleicht sogar anders gesagt, nicht auf nach Lust- und Laune-Prinzip, sondern eher nach dem Prinzip nach Gefühl-Trainierens so. Ne, also zum Beispiel, ne, wie ich vorhin erzählt habe, Sonntag hatte ich meinen langen Lauf, über 30 Kilometer und 800 Höhenmeter waren da drin, also schon einiges, ne, so an Reiz und so. Und habe dann halt gestern, bin dann ganz easy Rad gefahren, eine ganz lockere Runde. Heute dann so einen kleinen Fahrtspiel gemacht. Also so ein bisschen Struktur ist schon drin, aber ich gucke in erster Linie, wie es mir geht. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie heute gemerkt hätte, irgendwie die Beine sind noch drin oder der Körper ist noch müde von den 30er, dann hätte ich einfach auch einen lockeren Dauerlauf daraus gemacht. Aber ich habe gemerkt, das geht. Ne? Die Beine sind gut, ich fühle mich gut. Also habe ich es ein bisschen hier und da dran gezogen. Wie gesagt, es war ein Fahrtspiel. Von daher, so läuft mein Training. Und ich merke, damit fahre ich gut. Meine Prioritäten haben sich da ein bisschen, ne, verändert, verschoben, wie auch immer man das sagen möchte. Wie gesagt, die Pläne von meinen Athleten sind mir da jetzt wichtiger und ja, ich habe da jetzt einfach nicht so, auch nicht so die Zeit oder steckt lieber die Zeit in andere Sachen, als da jetzt noch mein Training irgendwie zu durchdenken. Und für die Ziele, die ich habe, reicht das allemal. Ja, stimmt. Du jagst ja keine Zeit mehr hinterher. Dennoch hast du ja eine gewisse Struktur in deinem Training, wie du sagst, und die wird ja nach einem gewissen Plan auch aufgebaut, deine Struktur. Nichtsdestotrotz kann ja theoretisch eigentlich jeder sich selber einen Plan selber, also Marathonplan hier selber schreiben. Natürlich. Klar, gar keine Frage. Also es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ja, es macht mir Spaß, selber einen Trainingsplan zu schreiben. Ne? Also so, ich meine, so war das ja, so fing das ja quasi bei mir auch an. Ne? Bevor ich jetzt mir selbst einen Trainer zur Seite genommen habe, habe ich auch erstmal versucht, mich da so ein bisschen reinzufuchsen und so in meinen Anfängerjahren, wo ich jetzt die ersten Marathons gelaufen bin und wollte mich da auch verbessern, und ich habe da auch nochmal irgendwie hier und da Bücher gelesen, irgendwelche Artikel gelesen, und habe da versucht, einfach so irgendwas so auf die Beine zu stellen. Aber ich habe wirklich versucht, es selber zu machen. Ne? Also ich habe weniger jetzt irgendwie aus Büchern oder Zeitschriften Pläne genommen, sondern ich wollte schon von Anfang an, hatte ich da schon so an mich so, ja, wie soll ich sagen, den Anspruch da jetzt irgendwie, oder es hat mich auch interessiert, es hat mir auch Spaß gemacht, ne, da jetzt irgendwie Pläne zu entwerfen und zu gucken, funktioniert das, funktioniert es nicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gab ja auch einige Pläne, die waren für die Tonne, dann gab es Pläne, die waren schon ganz gut, aber so kriegt man da so ein bisschen, ne, Gefühl für die Sache und merkt auch, was funktioniert. Ja, nichtdestotrotz gibt es da so ein paar grundsätzliche Dinge, die man halt beachten sollte. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, jetzt aus meiner Sicht gesehen, also ich überlasse das ganz gerne meinem Coach, mir Pläne zu schreiben, weil es erstmal auch ganz angenehm ist natürlich. Und andererseits habe ich auch nicht unbedingt die Muße, mich damit auseinanderzusetzen, jetzt für die Woche einen Plan für mich zu entwerfen. Und bei mir würde immer die Angst mitlaufen, mache ich das denn überhaupt richtig so, weißt du? Wie war es denn bei dir so am Anfang? Weil du sagst ja, du hast ein paar Dinge einfach verworfen, weil du das gemerkt hast, war jetzt nichts. Oder wie war es denn so bei dir? Also, ich meine, das war ja, das sind ja so wirklich, ne, das war ja das Jahr 2001, 2002, 2003, das war so die Zeit, wo ich damit irgendwie angefangen habe. Ich meine, beim meinem allerersten Marathon 99 in Köln, also da habe ich wirklich, da bin ich einfach mal hin und wieder gelaufen. Also da habe ich überhaupt keine Ahnung vom Training gehabt, wirklich. Also vom Ausdauertraining so an sich, ne? Also ich kann dir nicht sagen, wie lange mein längster Lauf war. Ich habe sogar die Trainingstagebücher habe ich von damals noch. Musste mal reinschauen, wie lange mein längster war. Aber ich weiß, er war nicht allzu lange. Ich glaube, der ging irgendwie so an 20 Kilometer. Und natürlich läuft das oft über Trial and Error Prinzip, ne, und da muss man schon für offen sein, ne. Es gibt halt, ne, so wie du sagst, es gibt viele, die, so wie du, die sagen, nee, also das möchte ich schon irgendwie, ne, dass das jetzt irgendwie auch Hand und Fuß hat und dass das jemand im Auge hat, der da jetzt irgendwie Ahnung von hat, beziehungsweise viele trainieren auch nach Plänen aus den Büchern, oder es gibt ja so diese Greifpläne, diesen Greif-Marathonplan, der damals in den 90ern auch ein sehr in Läuferkreisen sehr großes Thema war. Also da, also ich würde sagen, also von den Leuten, die ich damals kannte, haben vielleicht 80% nach Greif trainiert, ne? Also das, man hat da jetzt irgendwie nur gehört, hier Greif und Endbeschleunigung und hier und da, und aber wie gesagt, ich hatte da keine Angst, in Anführungsstrichen. Mir hat das Spaß gemacht. Wie gesagt, es war halt nicht immer perfekt, oder es war nicht immer, ne, on point. Ne? Das muss man schon sagen. Aber ich habe daraus gelernt. Ich hab gemerkt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und dann hat sich das halt mit den Jahren halt auch entwickelt, dass irgendwann habe ich auch einen Trainer genommen in meinen Triathlon-Jahren, ne, als ich jetzt angefangen habe, jetzt für einen Ironman zu trainieren. Da habe ich mir gedacht, okay, das muss jetzt irgendwie eine, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, ne, noch irgendwie Schwimmen und Radtraining da noch hinzuzubauen. Und habe dann mit Olaf Sabatschus trainiert und oder nach seinen Plänen und habe da sehr viel von ihm gelernt, auf jeden Fall. Und ja, und so hat sich das halt in den Jahren entwickelt, ne? Und dann kamst du, ne? Dann kam noch der ein oder andere mit den Jahren, wo ich mich da auch noch ausprobieren durfte mit Trainingsplänen. Und so hat sich das halt entwickelt, ne? So ging das halt von Jahr zu Jahr. Aber es hat mir immer Spaß gemacht und ich habe immer so wirklich die wildesten Geschichten mir immer ausgedacht, ne? Also ich glaube, ich habe das sogar, glaube ich, in der letzten Kannst du Marathon-Folge, ne, erwähnt, dass man da wirklich auch sehr, sehr gut, ne, also man braucht da auch so ein bisschen Fantasie zum Training, ne? Nicht nur so ein ja, so 0815 Trainingsplan entwerfen, sondern einfach so ein bisschen ja, versuchen irgendwie hier und da neue Wege zu gehen oder eine bestimmte Einheit irgendwie so ein bisschen abwechslungsreich zu strukturieren. Ja, also das hat mir immer Spaß gemacht und macht mir immer noch Spaß. Ja, du, was ich jetzt so von deiner was du gerade erzählt hast, so auch mitbekommen habe, ist, dass du auch, sag ich mal, ein paar Jährchen gebraucht hast, um das Richtige für dich zu finden. Also man muss da schon ein bisschen Zeit investieren. Das ist, denke ich mal, auch klar, um sich das Richtige für sich herauszufinden. Ich habe, oder du hast mir damals auch mal nahegelegt, mal mit Greif es auszuprobieren, aber ich, ehrlich gesagt, war das eher schlecht als recht für mich damals. Man musste sich viel was meint er denn damit? Und ich musste oft mal bei dir nachfragen, was das denn das bedeutet. Also für damals war ich noch sehr, sehr unerfahren, was jetzt Trainingspläne oder so halt betrifft. Aber was ich halt auch gut finde beim Trainer jetzt, was ich jetzt so bei, sag ich jetzt mal, bei mir wüsste, wenn ich jetzt nach meinem Trainingsplänen ich habe hier mit dir jemanden, der auch drauf guckt, weißt du, ich meine? Das heißt, ich weiß, dass du später kontrollierst, was ich gemacht habe. Also ich meine, im Endeffekt geht's ja dann doch um mich, aber andererseits ist das auch ein gewisser guter Druck, den ich dann habe. Du sagst, ach, ich komm, bevor er da meckert oder bevor er fragt, warum, dann gehst du doch mal lieber, machst du doch mal die Einheit oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist dann, ja, lachst jetzt, aber manchmal ist das echt so. Das ist da ist es halt auch ein guter Vorsatz, dann doch mal laufen zu gehen, obwohl man vielleicht an dem Tag gar keinen Bock drauf hat. Was da zu machen. Im Grunde genommen, jeder, der mal so ein paar Trainingspläne bekommen hat oder, ja, sag ich mal, vielleicht auch auf einen zugeschnitten oder auch vielleicht selber sich mal ein paar angeguckt hat aus Zeitung, wird ja feststellen, dass die nach einem gewissen Prinzip immer sich wiederholen, ja. Aber ich bin ja halt auch ein Fan davon, wie wir auch letzte Folge beim ersten Teil gesagt haben, die Individualität des Trainings einfach ist, glaube ich, das A und O, weil sagen wir, die starren Pläne sind halt wirklich immer nur dasselbe machen und dann etwas länger, etwas schneller und was ich meine, das ist dann. Ja, so wie wir letztes Mal auch schon mal drüber gesprochen haben, ne? Du nimmst ja einen Plan und nach dem Plan trainieren 10 Athleten und bei jedem Athleten kommt was anderes raus. Ja. Das ist so. Na, deshalb ist so dieses Individuelle ist schon was wert. Das auf jeden Fall, klar. Ja. Und deshalb, der eine braucht das, ne, so wie du jetzt, ne, der eine, der da so ein bisschen auch so motiviert, ne, in der Form, in der, ach, ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich weiß hier, der guckt drauf, also gehe ich mal lieber. Wenn das Motivation ist, dann ist okay. ja, also von daher ist es für den einen ist es das richtig, für den anderen ist halt was anderes richtig. Ne, der eine braucht da auch so ein bisschen so auch so diese Sicherheit, okay, das ist ein Plan von jemand, der jetzt irgendwie Ahnung hat, ne, und der weiß, was, ne, was Sache ist und ich kenne auch Leute, die trainieren nach Plänen aus Zeitschriften oder aus Büchern und die sind glücklich damit, ne, und dann ist es ja auch okay. Aber ich finde, man sollte ab und zu Oder man sollte vielleicht einmal versuchen, auch so einen Plan vielleicht für sich zu entwerfen, ne? Wenn man da schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, wenn man so ein bisschen in sich hinein hören kann und merkt, was einen gut tut, was nicht, dann finde ich das gar nicht so verkehrt, vielleicht auch. Aber wie gesagt, und es gibt halt Leute, die sagen, oh nee, ich will gar keinen Trainer, das ist mir dann auch so ein bisschen zu viel Druck. Also es gibt so, ne, so es, die wildesten Prinzipien zu dem Thema sozusagen, ja. Ja, dann lass uns doch mal hier zum Aufbau des Trainings kommen. Also ich will jetzt Marathon machen, sage ich jetzt mal einfach mal dahingesagt, jetzt nichts Bindendes hier. Sagen wir Frankfurt, das ist ja Ende Oktober, wir haben jetzt ja Anfang August. Das heißt, ich habe noch ganzen August, ganzen September und ja eigentlich fast noch den ganzen Oktober, das sind noch 3 Monate. Wann sollte ich denn am besten ins Training dann einsteigen, wenn ich jetzt für Frankfurt trainieren würde? Naja, am besten jetzt schon. ja, wobei, wie gesagt, wie ich schon in den letzten Kannst du im Marathon-Episode gesagt habe, je mehr Zeit du hast, umso besser ist es. Ne? Weil dann gerätst du auch nicht unter Druck irgendwie. Ne? Wenn man jetzt irgendwie nur noch, keine Ahnung, 6 oder 8 Wochen hat, ne? dann zählt es einfach. Dann muss jede Einheit sitzen und dann hat man auch nicht besonders viel Zeit, jetzt irgendwie den langen Lauf da jetzt irgendwie vernünftig aufzubauen. Ne? Sondern ja, da hat man so den Druck, ne, jetzt irgendwie, okay, 8 Wochen, das ist ein Zeitraum, also da muss das Training sitzen, also von daher sind 12, 14, 17 Wochen, das ist schon ganz, ganz gut, ne, weil man einfach die Zeit hat, vernünftig Grundlage aufzubauen, die Zeit hat, irgendwie die langen Läufe vernünftig aufzubauen, ne, so ein bisschen anfangs an der Schnelligkeit auf den Unterdistanzen vielleicht zu arbeiten, ne, weil das alles ist halt auch wichtig für den Marathon später. Aber grundsätzlich muss ich sagen, sollte man mit einem Marathon, wenn man einen Marathon-Trainingsplan entwirft, sollte man immer am Ende beginnen. Ne? Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, okay, Frankfurt-Marathon, ne, wann ist das? Das ist Ende Oktober, irgendwie glaube ich, 28., 29., irgend sowas um den Dreh. Ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall sollte man halt, ne, mit dem Tag des Marathons sollte man anfangen, den kennzeichnen und dann arbeitet man halt rückwärts. Ne? Das heißt, du entwirfst ja deine Taper-Woche. Also jetzt mal angenommen, du willst jetzt den ganzen Plan jetzt irgendwie so auf einmal entwerfen. Ne? Man kann natürlich auch von Woche zu Woche gehen. Ne? Dann sollte man da vielleicht so eine grobe Struktur sich aufbauen, ne, drumherum. Aber vielleicht jetzt noch nicht komplett alles durchplanen. Ne? Also wenn wir da jetzt so von hinten gehen, ne, und so eine grobe Struktur aufstellen wollen, dann natürlich kommt als erstes nach dem Kennzeichen des Wettkampftages dann halt erstmal die Taper-Woche oder Taper-Wochen, je nachdem. Also manche tun sich da sehr schwer mit Tapern, aber so, ich sag mal so 1 bis 2 Wochen, je nachdem auch wie viel Zeit du davor in das Training davor investierst, ne? Also eine Woche ist ja so, ne, der Standard, was so jedem macht, aber 2 Wochen sind auch möglich, ne? kann man auch machen. Aber das ist dann auch so eine Erfahrungssache, mit was fahre ich denn halt gut, ne? Was passt. Ja, was ich mich manchmal frage, ist, bei dem Wort Taper-Woche, da graust ja schon einigen, wenn sie das hören, aber ich persönlich finde das irgendwie immer, ja, ich finde, das ist so irgendwie die beste Woche, weil erstmal fährst du so ein bisschen runter von dem ganzen, ja, wenn du 3 Monate am Stück trainiert hast, dann bist du ja auch dementsprechend schon ein bisschen am Limit. Und wenn du dann sagst, jetzt mach mal eine Woche, ja, nicht komplett Ruhe, aber fährst das ganze Training mal komplett zurück und machst nur ein bisschen was und so, und dann bist du natürlich auch gestärkter für das Wettkampfwochenende, was dann auf einen zukommt. Und ich finde, diese Kraft braucht man ja. Und wenn dann halt zu viele in der Taper-Woche machst, hast du Körner vielleicht verschwendet, die du noch gut gebrauchen könntest. Ja, zum Beispiel. Ne? Also ich meine, was ist im Endeffekt Taper-Woche? Also das ist Formzuspitzung. Ne? Da geht es wirklich darum, dass das Training irgendwie vernünftig runterzufahren, aber auch nicht zu viel runterzufahren, weil dann kommt der Körper dann einfach dann in so einen Erholungsmodus und dann fühlt man sich müde. Aber das ist wirklich auch irgendwas, was man, ja, womit man auch so ein bisschen probieren sollte, ne? Einfach gucken sollte, okay, ich versuche jetzt einfach mal eine Woche tapern, und guck mal, wie es sich auswirkt. Und beim nächsten Mal versucht man vielleicht 1,5 Wochen oder 2 Wochen und guckt, wie sich das dann halt anfühlt, ne? Also ich kann aus Erfahrung sagen, und das nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern auch von vielen anderen Athleten, wenn du dich 2 Tage vor dem Rennen gut fühlst, ne, dann hast du alles richtig gemacht im Tapern, ne, wenn du dann so sagst, okay, ey, ich fühle mich, ne, die Tage davor irgendwie so ein bisschen matt, so ein bisschen müde, die Beine ein bisschen schwer, aber so 2 Tage davor, wenn da wieder alles wieder im Lot ist und man wirklich sich so ready für den Wettkampf fühlt, dann ist alles richtig, ne? Wenn du dann natürlich da immer noch müde bist, ne, dann brauchst du einfach mehr Zeit. Dann sollte man wissen, dass es halt beim nächsten Mal, dass man ein bisschen mehr Zeit braucht und das auch mit einrechnen, ne? Und tapert man nur die letzte Woche, dann sollte man vielleicht so in der letzten Woche von dem Rennen sollte man so auf etwa 50 bis 60% der normalen Kilometerleistung oder des Volumens der letzten Wochen, ne, sollte sich das belaufen. Also viel mehr sollte man da jetzt nicht runtergehen. Keine Fragen Ja, dazu? nö, also fand das ja, es ist ja eigentlich schon schlüssig und wie gesagt, ich finde der Taper-Woche immer ganz cool. Mir gefällt das immer ganz gut. Und was halt auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, das machen viele auch, ja, nicht verkehrt, aber ich finde, das ist auch so eine Erfahrungssache, aber wenn man in den Tagen vor dem Rennen einen Tag komplett frei machen möchte, dann ist das am besten, ne, wenn der Wettkampf am Sonntag ist, dann ist es am besten der Freitag und nicht der Samstag, ne, weil dann bist du am Renntag einfach müde, ne, weil der Körper einfach Samstag die Zeit hatte, wirklich runterzufahren, sich zu erholen, und dann am Sonntagmorgen stehst du halt irgendwie mit müden Beinen, und das will man nicht, ne. Ja, man sieht auch oft, wenn man jetzt irgendwie Startunterlagen abholt oder so, dann sieht man oft noch Leute immer laufen oder dann in der Stadt selber nochmal eine kleine Runde drehen. Ja, also ich habe eigentlich mal ganz gerne 2 Tage davor, also sag ich jetzt mal, das wäre ja dann der Freitag meistens, mal wirklich komplett die Beine mal ausruhen und dann nochmal ganz kurz nochmal ein bisschen hier mit, manchmal machst du auch mal Sprints rein oder sowas, nochmal so ein paar 100 Meter, 200 Meter oder sowas. Das, ja, dann sind die Beine am nächsten Tag einfach ja, nicht so schlapp. Manchmal hat man das ja, gell, wenn man wirklich ein paar Tage lang nichts gemacht hast, dann so die ersten Meter, da fühlt sich das echt schwer an. Wie so durch Ja, Watt klar. laufen. Gerade wenn man wirklich viel trainiert hat, ne, so in den letzten Tagen, und auch, sage ich mal, auch so ziemlich durchtrainiert hat, ne, und wenig freie ha Tage dazwischen hat, dann ist der Körper halt da gewöhnt, jetzt irgendwie im Laufrhythmus zu sein, ne? Und da jetzt irgendwie am Tag vor dem Wettkampf Pause zu machen, wäre jetzt irgendwo auch, ja, für den Körper einfach das Zeichen, okay, du kannst jetzt runterschalten, und das macht er dann auch, ne? Und das ist dann natürlich am Wettkampftag dann richtig übel, ne? Ja. Was noch sehr wichtig ist, die letzte intensive Einheit, ne, sollte so, ja, ich sag mal so am Dienstag, am Montag, Dienstag sein, ja, vielleicht sogar am Dienstag. Und das sollte dann halt, ja, so dieses typische, dann vielleicht 5x1000 oder 6x800, und das alles im Marathontempo und nicht schneller, ne? Man kann das zum Beispiel schon in der Wettkampfkleidung machen, ne? Mit den Wettkampfschuhen, mit dem kompletten Wettkampfoutfit, um das einfach zu testen, ne? Ob das alles gut sitzt, nirgendwo scheuert oder so. Gut, wird man wahrscheinlich in der kurzen Einheit da jetzt da wird nichts scheuern, aber man hat das zumindest schon mal auch ausprobiert. Ja, also das wäre auch sehr wichtig, jetzt irgendwie beizubehalten, ne, dass man halt so in der Taper-Woche, wirklich nach Dienstag, allerspätestens Mittwoch, da wirklich nichts Intensives macht, wobei das Marathon-Tempo nicht wirklich auch intensiv ist, ne? Es ist jetzt ein bisschen flottere Einheit, ne? Aber man hat in den letzten Wochen wahrscheinlich viel schnellere Einheiten gemacht und viel mehr Volumen und so, sodass sich das entspannt anfühlt, ne? Aber so soll das ja auch sein, ne? Würdest du sagen, dass es verkehrt ist, wenn es sich dann doch ein bisschen hart anfühlt an dem Tag? Ja, nee, also verkehrt ist es nicht. Also das kann man so nicht sagen, aber ich glaube, also wie gesagt, das ist auch so meine Erfahrung, dass, weißt du, du läufst da so ein paar Tausender im Marathontempo und das fühlt sich einfach locker an, weil du schon jetzt irgendwie, ja, die Tage davor irgendwie weniger gemacht hast, ne? Und das Marathontempo da eigentlich drauf sein sollte, ne? Du solltest das einfach drauf haben und da sollte sich das nicht allzu hart anfühlen. Ne? Glaube ich nicht, dass sich das irgendwann hart anfühlt für jemanden. Dann ist vielleicht das Marathontempo zu hoch gewählt. Ja, wie sieht das eigentlich mit unseren heißgeliebten langen Läufen aus? Das sind ja so die wichtigste Einheit. Wann machen wir die als letztes am besten? Naja, also eine Woche vorher, ne? Wobei sogar, also ich mache das gerne so, dass ich den letzten langen Lauf von dem Wettkampf am Samstag schon reinschreibe. Dann hat man noch einen Tag mehr zur Erholung, ne? Und es sollten jetzt auch keine 30 Kilometer mehr sein. Ich sag mal jetzt, das ist auch sehr individuell, ne, was ich jetzt sage. Es gibt bestimmt Leute, die jetzt irgendwie, ne, die flotten Marathonläufer, Läuferinnen, die jetzt, sage ich mal, so deutlich unter drei und, ne, und sich da in ganz anderen Sphären bewegen. Die vertragen bestimmt auch mehr, aber ich sag mal so 25 bis 28 für normalen Marathonläufer. Ja, ich hätte es auch normal gesagt. Ja, Ja, ich muss dürfte schon dann sagen, genug sein. Ja, ja, die ganz schnellen Jungs, die sind da wahrscheinlich noch mehr gewöhnt, aber ja, ich hatte extra so danach gefragt, weil ich mir schon öfters aufgefallen ist, dass du dann so kurz vor Ende nochmal so ein bisschen die Tage verschiebst und dann halt, weil man eigentlich gewöhnt ist, immer am Sonntag das Ding zu laufen, also den langen und dann meistens kurz davor, ich glaube sogar die Woche davor machst du auch manchmal, dass es dann samstags anstatt sonntags ist. ja, man hatte So. einfach ein bisschen mehr. Einfach einen Tag mehr, ne? Das sollte man auch ausnutzen. Wenn sich's ergibt, also manchmal passt es auch nicht, ne? Man muss auch so Familie, Arbeit und so weiter, ne, bedenken. Also manche arbeiten auch am Wochenende. Dann klappt das manchmal nicht, aber wenn es geht, dann finde ich das auch einfach besser in den letzten Lauf am Samstag, anstatt am Sonntag zu absolvieren. Ja. Ja, aber was wir eigentlich erzählen, muss man auch wissen, was man für, also man muss ja mit einem gewissen Ziel dann halt auch reingehen, ja, weil im Marathontempo laufen, da muss man ja wissen, sag ich mal, was man für ein Tempo laufen möchte. Ja, das sollte man Da. schon vorher ausprobieren, beziehungsweise was ausprobieren, also testen. Ne, es ist immer praktisch und auch gut fürs Training und auch für sich, ne, zu wissen, durch einen Wettkampf zum Beispiel, 10er Halbmarathon ist vielleicht noch aussagekräftiger. Was ist denn drin? Ne, was kann ich auf Marathon laufen? Und das kann man ganz gut testen mit so einem Testwettkampf. Ja, und das sollte man auch tun. Ne? So irgendwie so 5, 4 Wochen vor dem Wettkampf bietet sich das mal an, sowas zu machen. Und damit man auch weiß, welche Pace man da anschlagen soll. Und diese sollte man dann wirklich auch ja, also ich sag mal schon, dass die letzten 4 Wochen, 3 bis 4 Wochen, auch das, ne, das ist alles, ich würde nicht müde zu betonen, auch sehr individuell, sollte man wirklich das marathonspezifische Tempo üben, ne? Also wirklich im Optimalfall kann man das laufen, ohne großartig und oft auf die Uhr zu gucken. Na, da, man kann da auch so, sag ich mal, in der vorletzten Wettkampfwoche, also quasi 10 Tage vor dem Rennen, ne, würde ich da vielleicht so eine letzte wettkampfspezifische Einheit einbauen. Ne, da kann man auch da, ne, sind viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel das Ganze als Intervall gestalten, zum Beispiel 3x3 Kilometer im Marathontempo, ne, oder einen Tempodauerlauf daraus machen, bis zu 10 Kilometer. Und wie gesagt, das einzige Ziel dieser Einheit ist dann einfach, diese Marathon-Pace einfach zu verinnerlichen. Ne? Und je näher das Rennen dann halt rückt, umso wichtiger ist es dann auch. Ja, aus meiner Erfahrung muss ich sagen, also es gibt ja gute und schlechte Tage im Training natürlich und ich habe manchmal auch an solchen Tagen gedacht, Scheiße, das Tempo muss ich da das einen ganzen Marathon lang halten. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil jetzt hängt mir schon die Lunge aus dem Hals. Weißt du, das ist manchmal krass, wie der Kopf den, ja, also sein Mindset übernimmt und sagt dir, das willst du wirklich auf Marathon laufen? Und das, also manche Tage waren dann auch gerade hier, Ja, manchmal ist jetzt das bei so, den letzten das stimmt. Marathonvorbereitungen war schon ganz schön, war schon manchmal doch hier und da ein paar Zweifel, zumindest bei den Intervallläufen. Ja, aber wie gesagt, also bei dir war das halt so, bei dir war wirklich die Zeit knapp dann irgendwo, ne, jetzt so auf das Ziel zu bereit zu arbeiten und da, du hast ja auch schon im Vorfeld viel Intensität und Umfang und so reingebracht. Ja, das macht sich dann natürlich bemerkbar, ne? Ja. Ja, was haben wir denn noch? Jetzt sind wir bei ungefähr 10 Tagen vorm Rennen, glaube ich. Ja, genau. Also das ist so die Zeit, wo man da wirklich noch so richtig mit so einer längeren Einheit da noch mal reingehen kann und dann noch mal das Marathonspezifische ausprobieren kann, trainieren kann. Ne? Also wenn wir dann halt wieder rückwärts gehen in der Trainingsplanung, ne, nach der Tape oder vor der Tape-Phase, eher gesagt, kommt halt die spezielle Vorbereitungsphase. Ne? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Sie sollte schon so 4 Wochen sollte sie andauern, wenn man mehr Zeit hat. Ne? Wenn man jetzt irgendwie 17 Wochen oder so investieren kann, dann kann sie auch bis zu 6 Wochen dauern. Ne? Und da geht es halt darum, sich auf die spezifischen Anforderungen, ne, des Marathons vorzubereiten. Ne? So auf Training bezogen, ne, ist das wirklich so die Marathon-Pace, die bestimmt das Training in der Phase. Ne? Ja, also auch hier, ne, Intervallläufe, in Tempodauerläufe und wirklich dann auch in der Marathon-Pace zu absolvieren, das ist wirklich das A und Aber auch O. schneller. Schneller läufst du davor. Ne? Wie gesagt, wie wir schon mal gesagt haben, je näher es an den Marathon geht, ne, umso wichtiger ist halt die Marathon-Pace. Ne? Umso mehr solltest du in der Marathon-Pace auch laufen. Ne? Ja, also wie gesagt, wir arbeiten uns jetzt ne, von hinten nach vorne quasi. Okay. Ne, und jetzt vor der Tape-Phase kommt die spezielle Vorbereitungsphase und da bist du ja nah, ne, 4 Wochen vom Wettkampf ist ja schon sehr nah am Wettkampf und da geht es halt darum, da die Marathon-Pace zu testen, also auszutesten und die zu verinnerlichen. Und was man halt machen kann, ne, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, man kann wirklich in der Zeit 4 bis 6 Wochen von dem Marathon kann man auf jeden Fall noch mal einen Zehner oder noch besser einen Halbmarathon einstreuen, wo man sich komplett ausbelasten kann. Ja, also quasi sollte man schon mal zumindest im Wettkampftempo testen, ob man das so durchhält, beziehungsweise ein gewisses Ziel mit einem gewissen Ziel an den Start gehen, wie zum Beispiel jetzt den Halbmarathon so laufen, dass man, wenn man hochrechnet, dass man sein Ziel sozusagen schafft. Genau. Aber ich habe gerade gemerkt, weil ich gesagt habe, wir sind immer noch im Marathontempo, die Intervallläufe, deswegen habe ich gerade irgendwie, aber jetzt so beim Gespräch merke ich ja so richtig eigentlich, dass so, ja, also 4 bis 6 Wochen vorher, das wird dann doch schon knapp, wenn man erst ja, 2 Monate vorher anfängt, na, mit dem richtigen Training, weil man ja quasi direkt nach 2 Wochen schon in die Wettkampfphase einsteigt. Ja. Na. Ja, also die Zeit, die vergeht da schon ziemlich schnell. Ja, also was man auf jeden Fall nochmal für den erfahrenen Läufer, was man nochmal erwähnen könnte, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja gerne mal so ganz ausgefallene Einheiten, ja, so auch für mich ausgearbeitet, macht das immer wieder mal gerne auch für den einen oder anderen Athleten. Ja, ich bin auch einer davon. Ich bin nämlich gerne so ein Probekandidat. Genau, ja, wichtig ist, dass derjenige auch schon ein bisschen Erfahrung hat, ne? Auch so ein bisschen Kilometer in den Beinen und so weiter. das sind schon Einheiten, die gehen schon sehr, ne, auf die Substanz. Und man kann zum Beispiel den 30er splitten. Ne? Zum Beispiel, man läuft morgen 15 Kilometer im Marathontempo und dann am Nachmittag oder zum Abend nochmal das Gleiche. Ne? Oder läuft zum Beispiel, man kann das auch mitten in der Woche machen, ne? Und dann am Wochenende trotzdem nochmal ein 30er, dann halt ganz entspannt. Ne? Oder man läuft vielleicht 10 Kilometer so annähernd im Marathontempo, sage ich mal so mit 80-90%, ne, auch hier am Vormittag und halt am Nachmittag oder am Abend nochmal das Ganze dann wieder im Marathontempo. Ne, also, das ist aber auch schon für die Hardcore-Jungs. Genau, das ist wirklich sehr wichtig, auch hier nochmal zu betonen, dass das sehr viel Regeneration erfordert und das beeinflusst auch die nächsten Tage maßgeblich. Das darf man auch nicht vergessen. Man kann da jetzt nicht einfach so weiter mit dem Training machen. Deshalb würde ich das für jemanden, der jetzt auf seinen ersten oder zweiten Marathon trainiert, sowas nicht machen. Man kann da gerne den 30er Anfang splitten. Ne, das spricht nichts dagegen. Man kann zum Beispiel morgens 15 Kilometer laufen in lockerem Tempo und man kann das Ganze am Nachmittag auch nochmal machen im lockeren Tempo. Ne? Wirklich auf Betonung, auf lockerem Tempo. Ja. Ja, wir hatten ja auch mal bei meinem Training auch mal hin und wieder aus Gründen Einheiten ein bisschen umgeschrieben. Das ist halt auch wieder das Gute an so einem individuellen Plan, dass man auch einmal samstags und dann sonntags jeweils 21, dass man so auf die 42 kommt, weil man jetzt, sag ich mal, den langen Lauf an sich halt nicht mehr geschafft hätte. Genau. Ja, also so viel zu spezifischen Marathon-Vorbereitung. Was man da noch sagen kann, idealerweise, aber das muss nicht unbedingt sein, das spreche ich vielleicht auch nochmal so an den erfahrenen Marathonläufer oder Läuferin, dass man das Ganze mit kurzen, schnellen Intervallen nochmal bestücken kann. Ne? Also so wirklich so kurze Sprints mit nahe am Maximalleistung, so von 100 Metern kann man auch in Form von Steigerungsläufen machen. Wichtig ist, dass sie halt diese Haupteinheiten, ne, die man auch haben sollte, die man auch wissen sollte, ne? Was sind die Schlüsseleinheiten? Ne? Das sollte man wirklich für sich auch wissen, dass diese kurzen Dinger nicht negativ beeinflussen. Ne? Normalerweise sind so Sprints von 20, 30, 40 Sekunden, die bauen da halt kein Laktat auf und so, von daher verträgt man die auch ganz gut. Oder die bauen nicht so viel Laktat auf, dass das jetzt irgendwie da zu sehr das Training dann irgendwie beeinflussen sollte. Genau, aber das wäre schon, um das Training nochmal wirklich rund zu machen, sind so kurze Einheiten, beziehungsweise so kurze Sprints, beziehungsweise Steigerungsläufe auf jeden Fall schon sehr gut. Das kann man, muss man aber jetzt nicht unbedingt, wenn man damit jetzt noch keine Erfahrung hat, das beide miteinander zu kombinieren. Die kann man allerdings dann in der allgemeinen Vorbereitungsphase, wo wir jetzt wären, also quasi ganz am Anfang des Trainings, gut immer wieder einbauen, weil da das Training sich sag ich mal so am Anfang befindet, ne, also idealerweise sollte das Ganze so zwischen, sag ich mal, je nachdem wie viel Zeit man da wieder hat, ne, aber man kann da 4, 6, 8 Wochen da jetzt die Grundlage aufbauen, ne, und das Ziel des Ganzen ist, den Körper einfach auf die kommenden spezifischen Einheiten vorzubereiten, ne? Und da ist es halt wichtig, den Hauptaugenmerk darauf zu legen, die Grundlagenausdauer aufzubauen, ne? Und da wiederum kann man zum Beispiel auch immer wieder, so zwischendurch, also kürzere Einheiten einbauen mit diesen kurzen Sprints, ne, wo man oder nur mit Steigerungsläufen, mit kurzen Sprints und so weiter, das funktioniert da sehr gut. Ne? Ich kann mich erinnern, bei meinem, ich muss immer auf meine letzten Wettkampfvorbereitungen zurückgreifen, aber ich hatte da mit, glaube ich, 24 Kilometer in meinem ersten langen Lauf angefangen. Und ja, da hatte ich mich eigentlich schon sehr gewundert, weil es eigentlich relativ ja, nicht viel aussah für mich. So, aber gut, hast du mir damals auch erklärt, von wegen, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit und muss erstmal aufgebaut werden. Aber ja, ich bin da einfach so der Freund davon, dass wirklich... ja, behutsam aufzubauen. Ne? Also das, ich meine, weißt du, das bringt dir ja nichts, wenn du jetzt irgendwie wochenlang irgendwie dein längster Lauf irgendwie 15, 16 Kilometer beträgt und du dann jetzt irgendwie in die Marathonvorbereitung reinsteigst und 30 auf einmal läufst. Ne? Dann ist der Körper damit schon einfach überreizt. Ne? Und dann ist die Verletzungsgefahr auch groß. Und ja, das deshalb sage ich immer wieder, dass es halt, ne, je mehr Zeit du hast, umso besser ist es, weil dann kannst du wirklich alles sehr locker und behutsam aufbauen. In der allgemeinen Vorbereitungsphase, und das wären vielleicht so diese Kerneinheiten, die da in der Zeit wichtig sind, sind halt, ne, zum einen die Grundlageneinheiten sehr wichtig, die man vielleicht so, um jetzt nicht nach Kilometern zu gehen, sondern vielleicht nach Zeit, einfach von ungefähr so eine Stunde 30 bis irgendwann da, ja, um die 3 Stunden aufbaut, ne? Was das Ganze dann noch abrundet, wie gesagt, sind diese kurzen Tempo oder Sprintintervalle, ne? Steigerungsläufe, sehr wichtig. Ja, ab und zu mal ein Fahrtspiel mit Abschnitten in 10 Kilometer, 5 Kilometer Tempo. Ne? Da spielt sich alles noch in einen Bereich, der jetzt viel schneller ist als das Marathon-Tempo selbst. Ne? Wie gesagt, auch da ist es halt wichtig, von unspezifischen zu unspezifischen, ne, zu gehen. Und in der allgemeinen Vorbereitungsphase ist es alles eher noch unspezifisch. Hm. Ja, ich habe auf jeden Fall jede Menge Fragen, mit denen ich dich gleich nochmal bombardieren werde. Okay. Aber eins brennt mir jetzt gerade auf der Seele, und zwar: Kann man oder könnte man oder sollte man lieber nicht auch mal Fahrrad fahren oder so mit einbauen? Kann man. Also da bin ich, wie gesagt, da bin ich auch der Fan von. Also in der allgemeinen Vorbereitungsphase auf jeden Fall. Wenn es dann irgendwann zu einer speziellen Vorbereitungsphase geht, dann sollte das wirklich, das Radfahren, dann halt durch eine Laufeinheit ersetzt werden, oder aber sollte wirklich ein Ruhetag eingebaut werden, weil das Training einfach dann auch irgendwann sehr fordernd ist, ne? Und man sollte sich dann auch in der speziellen Vorbereitungsphase tatsächlich jetzt nur aufs Laufen konzentrieren. Aber davor allgemeine Vorbereitungsphase und so weiter, da finde ich das gar nicht verkehrt, da jetzt noch zusätzlich so die Grundlagenausdauer da übers Radfahren nochmal aufzubauen. Okay. Würdest du, oder gut, ich weiß ja, wie du es machst, aber empfiehlst du wirklich einen kompletten Ruhetag oder für, sag ich mal, Anfänger oder welche, die jetzt vielleicht ihren ersten Marathon machen oder vielleicht erst einen zweiten oder dritten, vielleicht sogar 2 Ruhetage in der Woche? Also ein Ruhetag, sage ich mal, für einen Anfänger ist auf jeden Fall muss. 2 Ruhetage sind auch nicht verkehrt, ne, für den Anfang, weil ich meine, na, auch ein Anfänger muss irgendwo so das Tempo auch, aber vor allem den Umfang erstmal auch behutsam aufbauen, ne? Und hier geht's wirklich in erster Linie um Verletzungsprophylaxe, weil damit stellst du einfach sicher, dass sich der Läufer auch nicht verletzt. Ne, deshalb finde ich für einen Marathon-Anfänger in der Vorbereitungsphase 3 bis 4 Mal die Woche zu laufen ausreichend. Ne, und man kann darauf aufbauen und dann in der Vorbereitungsphase vielleicht sogar schon darauf aufbauen und das dann irgendwann, ne, anfänglich mit 3, steigert man sich irgendwann auf 4 und dann auf 5. Ne, ja, und selbst da hat man noch 2 Ruhetage und ich glaube mit 5 Einheiten, da sammelst du auch schon einen gewissen Umfang. Und gerade für einen Marathon-Anfänger oder jemand, der da jetzt noch Erfahrung sammelt in dem Bereich, ist das wirklich mehr als ausreichend. Für jemand, der jetzt wirklich einige Marathons schon unter den Füßen hatte, der jetzt schon erfahren ist, der jetzt schon ne, gewisse Zeiten vorzuweisen hat, der kann da auch 6 bis 7 Mal trainieren. Das hängt aber dann natürlich auch davon ab, ne, wie verträgt er das Training. Ich finde, ein Ruhetag sollte immer drin sein, selbst beim Profis finde ich, ne, das ist schon vom Vorteil, ne? Es bewahrt dich davon, irgendwie ins Übertraining auch zu geraten und wirklich da der Verletzungsgefahr so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber auch das ist individuell. Ne? Ich arbeite auch mit Athleten, die brauchen keine oder die wollen auch keine Ruhetage und laufen fast jeden Tag, ne? Und laufen wirklich hohe Umfänge und das funktioniert einwandfrei. Eine Frage, die mich auch noch brennend interessiert und ich habe auch schon selber sehr viele Erfahrungen damit gemacht während der Vorbereitung, ist krank sein. Und wie reagiert man dann am besten? Weil vor allem, wenn man selber sich einen Plan schreiben will, gerät man dann, glaube ich, ganz schön in Panik. Gehört aber irgendwie dazu. Ne? Das hört sich irgendwie komisch an, aber ja, es kann halt immer passieren. Ne? Und wenn es halt irgendwie eine Erkältung ist, die dann irgendwie nach 3, 4 Tagen irgendwie abgeklungen ist, dann würde ich einfach mit dem Training weitermachen. Natürlich die ersten Tage jetzt irgendwie nicht direkt mit Intervallen oder intensiven Einheiten anfangen oder direkt jetzt wieder irgendwie 20 bis 30 Kilometer laufen, sondern schon die ersten 2 Einheiten darauf dazu nutzen, mal wieder reinzukommen. Ne? So wieder erstmal den Körper ein bisschen noch die Chance geben, sich komplett zu erholen und dann behutsam, ne, so erstmal, was weiß ich, 40 bis 50 Minuten ganz easy laufen und die nächste Einheit dann halt so ein bisschen mehr, vielleicht auch noch so hier und da so ein bisschen das schnellere Tempo testen. Auch da muss man gucken, ne, wie schwer waren die jetzt die Erkältung Das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Also man kann ja nach 3 Tagen wieder fit sein, alles ist gut. Das Ganze kann sich aber auch irgendwie eine Woche ziehen. Dann sieht natürlich ganz anders aus. Ne? Aber selbst da muss man jetzt irgendwie nicht direkt irgendwie aufgeben und sagen, okay, das wird nichts, sondern ja, man macht da, man baut wieder auf und macht da einfach weiter und auch da ist es dann halt irgendwann wichtig, so einen Testwettkampf zu machen oder mal einfach mal so einen Testlauf, um zu gucken, wo stehe ich? Ne? Muss ich meine Ziele nach unten schrauben oder ne, ist das alles noch so, wie es sein sollte? Wenn man sich dann natürlich irgendwie verletzt hat, ne, keine Ahnung, Muskelfaserriss oder sowas in der Art oder kriegt auf einmal jetzt irgendwie Knieschmerzen, sollte man natürlich ne, als erstes zum Arzt oder zum Orthopäden abchecken lassen, gucken, okay, inwieweit ne, kann ich jetzt irgendwie das Training fortsetzen. Ne, und dann da muss man halt auch dann schauen, in welche Phase befinde ich mich jetzt. Ne, stehe ich jetzt irgendwie 3 Wochen vom Wettkampf oder habe ich jetzt noch 10 Wochen bis dahin? Ne, dann, das sind alles so Sachen, da ist es halt schwer, da jetzt irgendwie so, ne, jetzt so einen konkreten Vorschlag zu machen. Ist halt alles individuell, wie wir so gerne sagen. Genau. Ja, was ich auch immer sehr interessant finde oder vielleicht auch den einen oder anderen, den das interessiert, ist, wie mache ich denn eigentlich weiter, wenn ich jetzt einen Wettkampf hatte? Ja, der Wettkampf wird ja auch vielleicht im Vorhinein auch dafür ein bisschen getapert. Ja, wenn man jetzt so einen Halbmarathon gelaufen ist, dann braucht man ja vielleicht nur so 2, 3 Tage, um dann wieder gescheit ins Training einzusteigen. Ach, du meinst nach so einem Testwettkampf, genau. Nicht nach dem Marathon? Ja, genau, also nach Testwettkämpfen, genau. Naja, gut, also man ersetzt ja den langen Lauf dann irgendwo, ne? Die meisten Wettkämpfe finden ja am Sonntag statt. Und man ersetzt einfach den langen Lauf durch den Halbmarathon. Und so 4 Wochen vom Marathon selbst sollte man da schon in der Lage sein, jetzt irgendwie am nächsten Tag kann man jetzt einen Ruhetag machen oder einfach mal so einen ganz lockeren Regenerationslauf, ganz kurzen und am Dienstag dann halt irgendwie mit dem Training weiter. Also das sollte man schon irgendwie verkraften, ne? Darauf baut man ja auf und man erarbeitet sich ja mit der Zeit so eine gewisse Basis, ne? so eine Fitness. Wo man das schon, finde ich, verträgt. Ne? Es muss natürlich schon alles passen. Ne? So im Sinne von die Ziele müssen schon irgendwie, also sage ich mal, das soll jetzt irgendwie nicht irgendwelchen utopischen Ziele sein, den man da nachjagt, sondern das soll schon irgendwie im Rahmen sein, ne? Ja, und dann fährt man einfach mit dem Training weiter nach einem ruhigen Tag. Am Montag geht's halt weiter mit dem Training. Am Dienstag vielleicht nicht direkt wieder mit Intervallen, ne? Auch das muss man dann bedenken. Man hat ja am Sonntag erstmal einen harten Wettkampf gehabt. Da muss man nicht direkt am Dienstag irgendwie Intervalle ballern, sondern einfach mal einen ruhigen, längeren Dauerlauf. Aber dann am Mittwoch, Donnerstag, ich glaube, da ist es auch wieder okay, für einen Tempodauerlauf oder für eine Intervalleinheit. Hallo, liebe Wechselzonis. Die Episode ist sozusagen jetzt beendet. Wir hatten absolut schlechte Verbindungs- beziehungsweise wir hatten richtige Probleme gehabt und dann ist mir noch der Rechner abgestürzt und es war einfach, diese Folge stand irgendwie nicht so wirklich unter einem guten Stern, aber wir haben es eigentlich, waren sowieso fertig. Das war meine letzte Frage gewesen, die ich an Adrian hatte. Ich hätte jetzt noch am Ende erwähnt, und das erwähne ich jetzt halt, dass wir noch mindestens eine Folge auf jeden Fall aufnehmen, vielleicht sogar noch eine weitere von Kannst du Marathon. Und wir würden uns freuen, falls ihr zum ersten Teil oder zum zweiten Teil irgendwelche Fragen habt oder euch daran beteiligen wollt. Wir würden das gerne dann in die nächste Folge mit reinnehmen und sie dann mit beantworten, denn wir haben auch gute Resonanz von der ersten Folge gehört und ja, eventuell habt ihr noch Fragen, die ich jetzt vergessen habe zu fragen und wir würden sie auch sehr gerne beantworten. Deswegen alles her damit. Nächste Folge geht es nicht um den dritten Teil, der kommt ein bisschen später, da brauchen wir noch ein bisschen Vorbereitung dafür und dementsprechend habt ihr noch ein bisschen Zeit mit euren Fragen. Der Adrian ist ja leider nicht mehr da, aber ich denke, er verabschiedet sich auch ganz recht herzlich von euch und das tue ich hiermit auch. Und sag schön weiterlaufen, viel Spaß und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und die Verbindungsprobleme waren nicht so schlimm. Okay, bis dann. Tschüssi.